In Deutschland gibt's nen neuen Boom, nen neuen Trend, weil das Volk sich hier so scheiße fühlt, den Schaden wegrennt. In Deutschland wird der kleine Mann wohl nicht mehr froh, drum sucht sein Glück zwangsläufig hier jetzt anderswo. Und schaltet man mal den Fernseher an, man jeden Tag ne andere Sendung sehen kann. Mein neues Zuhaus. Man bleibt nicht in Deutschland, man wandert jetzt aus. Goodbye Deutschland. Mein neues Zuhaus. Man bleibt nicht in Deutschland, drum wandert man aus. Man wird geschröpft und abkassiert in diesem Staat. Der Zustand mancher Firmen ist echt desolat. Es wird gespart und trotzdem noch sehr gut durchdacht, wie man aus deutschen Firmen Arbeitslager macht. Und schaltet man mal den Fernseher an, man jeden Tag eine andere Sendung sehen kann. Goodbye Deutschland, mein neues Zuhause. Man wandert jetzt aus. Goodbye Deutschland. Mein neues Zuhause. Man bleibt nicht in Deutschland, drum wandert man aus. Kind und Kegel, Katz und Hund muss alles mit, in der Hoffnung auf ein neues Glück. Zugegeben, auch weil es mir nicht rosig geht, hab ich mir das Auswandern auch schon überlegt. Und schaltet man mal den Fernseher an, man jeden Tag eine andere Sendung sehen kann. Goodbye Deutschland, mein neues Zuhause. Man wandert jetzt aus. Goodbye Deutschland. Mein neues Zuhaus. Man bleibt nicht in Deutschland, drum wandert man aus. Man wandert aus, Hauptsache in ein anderes Land. Vor Euphorie wird's Risiko oft nicht erkannt. Auch wenn man über Deutschland noch so scheiße denkt, auch in anderen Ländern kriegt man nichts geschenkt. Doch schaltet man mal den Fernseher an, man jeden Tag eine andere Sendung sehen kann.